Plus Österreich. Zum Mitnehmen. Er ist weit mehr als eine Wanderroute, der Weg des Buches. Ihr Begleiter am Mikrofon ist Imo Trojan. Herzlich willkommen. Es waren genagelte Schuhe. Und mit denen sind sie da rübergegangen. Und das Hauptgewicht war neben den Büchern, die ja auch ganz schön schwer waren, weil sie ziemlich groß waren, war das Salz. Österreich ist bekanntlich ein Wanderparadies. Seit einigen Jahren gibt es einen ganz besonderen Weitwanderweg. Er führt von Scherding in Oberösterreich über das Salzkammergut und die Obersteiermark bis hinunter nach Arnoldstein in Kärnten. Dabei folgt er alten Pfaden der einstigen Bibelschmuggler, verbindet Stätten des Geheimprotestantismus und lädt ein, evangelische Kirchengemeinden zu besuchen. Einer der Initiatoren vom Weg des Buches ist Dr. Michael Bünker, Pfarrer und Bischof der Evangelischen Kirche Österreich. Wir gehen ja heute davon aus, dass Ende des 16. Jahrhunderts weite Teile Österreichs und große Teile der österreichischen Bevölkerung sich der Reformation angeschlossen hatten. Es entsteht evangelisches Kirchenwesen, es entstehen evangelische Universitäten. Johannes Kepler, einer der berühmtesten evangelischen Universitätsgelehrten der damaligen Zeit. Das alles findet ein Ende so zu Beginn des 17. Jahrhunderts, besonders dramatisch nach der Schlacht am Weißen Berg, wo die verbündeten Evangelischen gegen die verbündeten Katholiken zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges eine wichtige militärische Auseinandersetzung verlieren. Die evangelischen Adeligen werden gezwungen, das Land zu verlassen. Die evangelischen Städte werden wieder katholisch gemacht. Es bleiben in abgeschiedenen Gegenden, besonders in den Bergtälern, die Bauern übrig. Und sie entwickeln eine Form von evangelischer Frömmigkeit, von evangelischer Kirchlichkeit, die besonders darin besteht, dass sie gelesen haben. Das war ihre Methode zu überleben und auch in Verbindung zu bleiben mit dem Wort Gottes. Das war damals ganz unüblich, dass die Menschen lesen konnten. Es war auch besonders unüblich, dass auch Mädchen und Mägde und Knechte lesen konnten. Aber das war in diesen evangelischen Gegenden doch weitgehend verbreitet. Und so haben sie mit diesen Büchern ihren Glauben am Leben erhalten. Wir speisten mit ihnen unsere Seele, sagt einer von ihnen. Oder diese Bücher waren unser Licht in der finsteren Situation, dass sie nicht in Freiheit ihren evangelischen Glauben leben konnten. Und es sind zehntausende Bücher ins Land geschmuggelt worden, zehntausende aufgespürt worden durch Denunziation, durch Hausdurchsuchungen, oft durch brutale Aktionen und verbrannt worden. Aber es sind viele erhalten geblieben. Und die sind bis heute eindrücklich auf den Bauernhöfen oft noch in Verwendung, dass die Hausleute diese Bibeln ehren und sie als besonders wichtige Stücke des Erbes, das aus schwieriger Zeit auf sie gekommen ist, hochhalten und schätzen und weitergeben an die Nachkommen. Und das verbindet der Weg des Buches auch. Also wer möchte, kann da und dort auch in Kontakt kommen mit den evangelischen Familien, die in ungebrochener Tradition der Entdeckung, der Reformation, der Rechtfertigung aus Gnade, allein aufgrund des Glaubens und allein in Jesus Christus bis heute diesen Glauben leben. Ein paar Kilometer westlich vom Hallstätter See liegt der Ort Gosau bzw. die Gosau, wie das Bergtal hinauf zum vorderen Gosausee genannt wird. Hier treffe ich Franz Lechner, gebürtiger Gosauer, jetzt Pensionist, früher von Beruf Techniker bei der Energie AG in Oberösterreich und ehrenamtlich seit vielen Jahren in der Kirche aktiv. Von 1988 bis 2006 war Franz Lechner Kurator der evangelischen Pfarrgemeinde Gosau. Als Kurator bezeichnet man den höchsten weltlichen Vertreter einer Pfarrgemeinde. An diesem herrlichen Sommertag ist Franz Lechner unser Guide auf einer Etappe vom Weg des Buches. Ja, Herr Lechner, wir sind jetzt am vorderen Gosausee hier im Salzkammergut, ein wunderschönes Bergpanorama, der See liegt vor uns und wenn wir so Richtung Süden schauen, dann sieht man den Dachstein-Gletscher. Wir sind ja hier in der Nähe vom Dreiländereck, also Oberösterreich. Wir sind jetzt noch in Oberösterreich, dann ein Stück weiter, dann ist dann eben Steiermark und auch Salzburg. Und ja, wir befinden uns hier in einer Gegend, wo eben in den Zeiten der Gegenreformation, in den Zeiten des Geheimprotestantismus Bibeln auch geschmuggelt worden sind. Also hier wo wir jetzt auch sind, da gab es Wege, wo eben Bibeln geschmuggelt worden sind. Bevor wir darüber sprechen, jetzt mal die Frage an Sie persönlich, wieso haben Sie sich denn eigentlich so mit dem Weg des Buches, also mit diesem evangelischen Weitwanderweg, wenn man ihn so nennen möchte, eigentlich befasst? Ja, das hat sich ergeben durch meine langjährige Tätigkeit in der evangelischen Pfarrgemeinde Gosau als Kurator und überhaupt meine kirchliche Bindung, die war schon von Kind auf da, durch meine Mutter hauptsächlich. Und so wächst man dann hinein und dann ist man die Ansprechperson für solche Bücher oder Wege und habe dann da mitgearbeitet. Sie sind eben hier in Gosau, also der Ort Gosau ist jetzt ein paar Kilometer von hier entfernt, da sind Sie ja auf die Welt gekommen und Sie sind sowas, das habe ich jetzt schon mitbekommen, sowas wie ein wandelndes Lexikon hier, vor allem was die evangelische Kirche betrifft, oder? Ja, das ist schon so. Es interessiert mich erstens sehr und zweitens bin ich ein Mensch, der geprägt worden ist durch die Geschichte, auch noch in meiner Jugendzeit und bis zu meiner Heirat, wo zwischen Katholiken und Evangelischen, zum Beispiel vom 6 Kilometer entfernten Rusbach und Gosau, eine ganz große Diskrepanz war. Also Erzbistum Salzburg und dann das evangelische Gosau in Oberösterreich. Das war so schwierig, dass ich bis zu meiner Heirat hin noch die größten Schwierigkeiten gehabt habe und meine Frau sogar exkommuniziert worden ist, weil wir geheiratet haben. Im Jahr 1969 war das noch so. Und es war auch so, dass wenn die Leute da zusammengekommen sind, dass da mehr Schlägereien gegeben hat und alles Mögliche, also Bosheiten, weil einfach der Glaubensunterschied da so gewirkt hat und auch geschürt worden ist, teilweise von der kirchlichen Seite. Ja, das führt uns jetzt auch schon hin zu unserem Thema Reformation, dann Gegenreformation, Geheimprotestantismus. 500 Jahre fast ist es jetzt her. 1517 hat Martin Luther seine berühmten Thesen angeschlagen und eben die Reformation eingeleitet. Wann und warum eigentlich wurde denn hier die Gegend dann, Gosau, also die Region auch hier, evangelisch? Ja, das ist, die Wurzel ist eindeutig der Salzbergbau in Hallstatt. Und zwar hat er begonnen schon ja in der Römerzeit, Kelten-Römerzeit und dann aber, wir waren ja ursprünglich Erzbistum Salzburg und wie dann das Holzknapp war in Hallstatt im Sudhaus, ist Gosau abgegeben worden vom Erzbistum zur Herrschaft Wildenstein, weil Holz gebraucht wurde für die Sudhäuser. Und dann ist Gosau vollkommen abhängig gewesen von Salzburg-Hallstatt. Und zwar einerseits durch die Holzschlägerung, die Holzbringung. Da hat es einen Klaus aufgegeben, ist über Wasser das Holz nach Hallstatt gebracht, dann über See rübergezogen. Und dann die Arbeiter direkt im Berg. Und die Fachleute in dieses Salzbergwerk Hallstatt sind vom deutschen Raum reingekommen und haben eben die Bücher mitgebracht und den Glauben. Bei uns war da bis dahin Bibel lesen, Gebetbücher lesen, alles strengstens verboten, bei Strafe verboten. Und den Leuten ist ja nicht so gut gegangen da und die haben ja noch etwas gesucht und haben dann in diesen Büchern das gefunden, was sie gesucht haben. Also durch Gottes Wort haben sie dann einfach ganz ein anderes Leben gefunden und haben das 250 Jahre durchgezogen bis zum Toleranzpatent 1781. Und das war, was ich so gelesen habe, also so um 1525 schon, oder? Dass hier eben erstmals evangelische Christen eben aus Deutschland hierher gekommen sind. Genau, ja. Das war 1525 circa. Und wie gesagt, ist alles unternommen worden vom Erzbistum Salzburg, das über uns noch die kirchliche Herrschaft gehabt hat. Da hat es Kämpfe gegeben, hat es Enthauptungen gegeben, es sind Leute gevierteilt worden, alles Mögliche hat es da gegeben, schwere Misshandlungen, wenn die Ketzer, so haben sie es ja genannt, wenn die erwischt wurden oder die Rädelsführer, die sind eben teilweise hingerichtet worden. Aber die Gosauer haben im Geheimen, haben Bibelverstecke gehabt, im Geheimen weitergelesen. Immer hat wer im Haus, in jedem Haus hat wer lesen lernen müssen, damit sie die Bibeln und Gebetsbücher lesen können haben. Und wie gesagt, nach außen haben sie sie oft katholisch gegeben, aber im Inneren waren sie schon vollkommen protestantisch. Weiß man denn, wie viele Prozent der Bevölkerung hier im Salzkammergut waren denn so im 16. und 17. Jahrhundert dann auch evangelisch? Na, ich glaube fast alle. Da in Gosau überhaupt, da kann man sagen, da waren weit über 90% dann schon evangelisch. Es ist ja dann beim Toleranzpatent 1781, sind ja nur, glaube ich, 4 oder 5 Häuser noch katholisch geblieben. Die anderen sind alle evangelisch geworden, haben sie aufschreiben lassen, wie das mit der Brigitta Wallner war, mit dem Vortreten als Erste, die sich bekannt hat. Weil sie so oft sind sie hinters Licht geführt worden und sind dann nach Siebenbürgen verschifft worden und so weiter. Wir sind jetzt eben unterwegs auf dem Weg des Buches. Weg des Buches, den gibt es seit einigen Jahren unter dieser Bezeichnung. Man muss sich das jetzt so vorstellen, das ist ein Weg, der sich eben von Bayern über Oberösterreich, das Salzkammergut, die Obersteiermark hinzieht bis nach Kärnten und bis Slowenien. Und es ist so ein bisschen wie eine Perlenkette. Also die Perlen sozusagen, das sind einzelne urevangelische Orte und die hat man eben verbunden jetzt, um einen Weitwanderweg draus zu machen. Und wir sind jetzt eben auf einer dieser Etappen unterwegs. Bitte schildern Sie uns jetzt einmal, wenn wir jetzt von Bibelschmuggel sprechen. Wer waren denn die Leute, die jetzt hier Bibeln geschmuggelt haben in der Gegend? Von wo sind die gekommen und wo haben die sie hingeschmuggelt? Ja, gekommen sind sie hauptsächlich vom deutschen Raum rein und die Hauptschmugglerin war die Brigitta Wallner, das ist die Glaubensheldin von Gosau, die auch in der Kirche, wo eine Tafel von ihr hängt, eine Ehrentafel hängt. Das war eine Bibelschmugglerin, die einige Mal eingesperrt worden ist, aber immer wieder geschmuggelt hat. Eine Mutter von 7 Kindern und hat die Bibeln da in Gosau, hat es wahrscheinlich ein Depot gehabt, Bibeln und Gebetsbücher. Und von da weg sind sie dann weitergegangen, hauptsächlich durch die Salzträger. Die Salzträger, die haben so einen Korb gehabt, wo das Salz drinnen war. Und da haben sie dann in Ölpapier die Bibeln oder Gebetsbücher in Ölpapier eingewickelt und haben sie da im Salz versteckt und so sind sie nicht erwischt worden. Und die sind bis nach Ramsau rübergekommen. Also Ramsau am Dachstein, meine ich. Ramsau am Dachstein, ja. Das ja eine große evangelische Gemeinde ist. Und von Hallstatt bis Gäusern, ich glaube, das ist der Hauptteil von Gäusern bis in die Schlabmenger Ramsau, was man so zu Fuß abgedeckt hat dort zumal. Es war sicherlich eine gefährliche Sache, aber ich habe eigentlich wenig eruieren können, dass da welche beim Schmuggeln erwischt worden sind. Ich möchte vielleicht sagen, was man nicht glaubt, zum Beispiel eine schöne Bibel hat den Wert gehabt von einer Kuh. Das kann man sich vorstellen, was die Menschen dort einmal für Bedürfnis gehabt haben, dass sie so eine Bibel kaufen. Wie schlecht das denen gegangen ist. Also es ist bezeichnend. In der Ramsau habe ich gehört, hat einer sogar den Wert von 2 Kühen bezahlt. Nicht? Also es ist schon bezeichnend, dass da das Gotteswort da so viel wert war in Buchform, was man früher eben nicht gehabt hat. Nicht? Eben also einerseits der große Wert so eines Buches und dann eben auch damit verbunden die Gefahr. Eine Frage jetzt dazu, wer war denn jetzt sozusagen die Religionspolizei damals? Und wenn jetzt ein Bibelschmuggler erwischt worden ist, jetzt mit Bibeln versteckt im Gepäck, was drohte dem als Strafe? Ja, die Polizei war faktisch, waren die Regenten, das waren ja kirchliche, katholische Regenten, ob das Traunkirchen war, das Kloster, oder das Erzbistum Salzburg. Also das waren ja kirchliche Regenten und die haben einfach nicht zugelassen, dass normaler Bürger oder normaler Mensch Bibeln oder Gebetsbücher lesen darf. Das war nur den Geistlichen vorbehalten. Und dadurch hat es auch Strafen gegeben. Ich kann das nur sagen, 100 Gulden hat wer zahlen müssen, weil er erwischt worden ist, weil er 3 Gebetsbücher gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht den genauen Wert, das müsste ich mal wieder nachschauen. Aber die Strafen waren sehr hoch. Und wenn dann so Aufstände waren, wie zum Beispiel in Gosau, hat man sich gewehrt, dass eine katholische Prozession von der Rußbacher Seite über den Postkühl drüber marschiert. Da haben sie die Gosauer gewehrt dagegen. Und dann sind sie aber von Werfen Soldaten gekommen und haben das Ganze niedergeschlagen. In Ischl ist es ähnlich passiert. Und dann ist einer enthauptet worden. Das war der Andreas Bader. Da gibt's ein Denkmal noch davor. Das Kreuz das habe ich noch am Foto, aber leider Gottes existiert es nicht mehr. Es ist nicht mehr aufzutreiben. Und dann war der Hager, er ist aufgehängt worden. Also das waren schon gravierende Sachen. Und dann, das war aber trotz dessen, sind die Gosauer weiterhin geheim beim Glauben geblieben. Ja, besonders dramatisch wurde es dann hierzulande ja auch unter der Regentschaft von Kaiserin Maria Theresia im 18. Jahrhundert, also so 1740 bis 1780, hat sie regiert und damals mussten ja auch viele Evangelische das Land sogar verlassen. Ja, genau so war es. Und zwar hat man ja vorher schon etliche Mal angeboten, dass wer sich zum Glauben bekennt, kann das Land verlassen. Und sind dann teilweise verhaftet worden und sind, wie gesagt, eingesperrt worden. Und dann 1734, 35 ist dann wieder der Aufruf gekommen, also nach Siebenbürgen, wer sich da evangelisch bekennt. Und dann sind von Obern Salzkammergut sind circa 600, allein in Bad Kölsern, über 400 haben sich da gemeldet. In Gosau, im letzten Eck, Gottlob nur 27. Es ist fraglich, ob es Gottlob heißt, weil anscheinend ist es ihnen unten besser gegangen wie hier oben. Nur die Strapazen waren ganz groß und da sind etliche auf der Fahrt dorthin oder Wanderung dorthin, sind umgekommen. Aber in Gosau 27, im ganzen Salzkammergut, circa 600 sind dort deportiert worden. Also schon dann mit Gewalt, weil sie sich gemeldet haben, sind sie deportiert worden. Und sind dann in Nebendorf, Großsaal, Großbold, in der Gegend sind sie dann angesiedelt worden. Und wir haben heute noch wunderbare Begegnungen jedes Jahr mit den Landlern, so heißen die jetzt, die teils ganz in ganz Deutschland verstreut leben, einige in Österreich. Und einige sind unten geblieben, aber nur wenige. Also das ist eine verlassene Gegend dort unten. Also mit unten meinen Sie jetzt Siebenbürgen? Siebenbürgen, ja. Und die Leute unten, die pflegen halt noch den Friedhof, aber der ist unendlich groß, aber nur ein paar Evangelische sind dort noch, zum Beispiel in Nebendorf, zu Hause. Aber sie kommen allzeit einmal mit einem Bus nach Gosau oder Kölsern auf Besuch. Er ist mehr als ein Wanderweg, der Weg des Buches. Er führt von Scherding über das Salzkammergut und die Obersteiermark bis nach Südkärnten. Die Route folgt dabei alten Schmuggelwegen, auf denen vor Jahrhunderten Bibeln und evangelische Schriften von Deutschland nach Österreich und weiter nach Slowenien gebracht wurden. Etwa 2 Dutzend evangelische Pfarrgemeinden befinden sich entlang der Strecke, ebenso historische Stätten des Geheimprotestantismus. Pfarrer Dr. Michael Bünker ist Bischof der Evangelischen Kirche AB in Österreich. Am Beginn des folgenden Gesprächs erzählt er, wie und warum der Weg des Buches zustande gekommen ist. Ja, das war fast ein bisschen kurios. Die Idee stammt von evangelischen Religionslehrern und Religionslehrerinnen. Die wollten für ihre Kinder, für ihre jungen Leute, mit denen sie im Religionsunterricht beisammen sind, aber wohl auch für sich selber, so einen Wanderweg haben. Und es gibt ja in Österreich mittlerweile auch ökumenische Pilgerwege, zum Beispiel in Kärnten den Hemmerweg, der sehr schön ist, der von katholischer und evangelischer Seite gemeinsam gestaltet wird. Und so ist diese Idee entstanden nach einem Weg, der typisch evangelisch ist und etwas auch von evangelischer Frömmigkeit und evangelischer Geschichte in diesem Land zum Ausdruck bringt. Man konnte anknüpfen an einzelnen Abschnitten, die ja jetzt schon und schon viele Jahre von den evangelischen Gemeinden begangen werden. Der bekannteste ist der berühmte Bibelsteig, den die Ramsauer Gemeinde jedes Jahr begeht, hin zur Gossau, den Gossaukamm entlang, oder der Toleranzweg im Salzkammergut. Also es hat ja hier schon immer und seit längerem solche Wege, thematische, evangelisch ausgerichtete Wanderwege gegeben. Jetzt haben Sie schon erwähnt, zwei Wege, die also schon bestanden hatten vorher. Nach welchen Kriterien ist denn die Route vom Weg des Buches eigentlich dann festgelegt worden? Also das eine war ein historisches Kriterium. Wir wissen ziemlich genau, dass die Bücher, die sich im gesamten Alpenraum finden, bis heute und mit denen die Evangelischen hier die Zeit des Verbotes übertaucht haben, also Bibeln, Gebetbücher, Gesangbücher, sehr stark aus der Grafschaft Ortenburg in Niederbayern gekommen sind. Also war das ein gewisser Ausgangspunkt, da ist die erste Station auf österreichischer Seite Scherding. Und dann war es klar, es muss in diese Gegenden gehen, in denen die Evangelischen im Geheimprotestantismus gelebt haben, also in Salzkammergut, in die Obersteiermark nach Kärnten. Und, das war uns auch ein besonderes Anliegen, bis an die Grenze, auch an die Sprachgrenze zum Slowenischen, also in die Gemeinde Agoricach, wo es ja evangelische, slowenischsprachige Evangelische gegeben hat. Auch um deutlich zu machen, die Reformation war nicht nur ein deutsches Ereignis. Mit dem Reformator Primo Struba ist die Bibel ja auch ins Slowenische übersetzt worden. Also diese Linie hat sich historisch nahegelegt. Und sie hat sich natürlich auch geografisch nahegelegt. Der Weg führt ja mit durch die schönsten Gegenden Österreichs, die Königsetappe um den Dachstein, das Salzkammergut, die wunderbaren niederen Tauern, die Kärntner Nockberge, die Gegend um den Weißen See. Jede ist für sich eine wunderbare Wander- und Urlaubsgegend und miteinander verbunden wie Perlen auf dieser Schnur Weg des Buches. Also da hört man jetzt schon sehr deutlich heraus, der Weg des Buches, das ist nicht ein Wanderweg wie jeder andere, sondern da hat schon auch die spirituelle Dimension eine ganz, ganz große Bedeutung. Es gibt ja begleitend zu diesem Weg des Buches auch drei Bücher und ein Buch, ja, man könnte es, das ist ein ja, vielleicht nennen wir es einfach ein spirituelles Buch, ein spiritueller Reisebegleiter. So eine Art Bibelleseplan, ein paar Sätze dazu. Das war uns ein besonderes Anliegen. Man kann den Weg des Buches im Sinne es kann ihn jeder Mann und jede Frau begehen und wie immer es ist, wir wissen es nicht. Aber wenn man es im Sinne der Erfinder machen möchte und im Sinne der evangelischen Kirche machen möchte, dann hat man auf dem Weg des Buches die Bibel mit dabei. Und es gibt einen Bibelleseplan, die Stellen sind sehr sorgfältig ausgesucht worden von Jutta Henner, der Direktorin der Österreichischen Bibelgesellschaft, die immer auch Bezug nimmt auf biblische Zitate, die man in den Kirchen vor Ort findet. Also zum Beispiel steht in der Hallstätter Kirche, in der evangelischen, ein Altarbild, Jesus und die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, darunter das Zitat, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Also ist die entsprechende Bibelstelle, das Evangelium, Lukas 24, die Geschichte der Emmaus-Jünger. Also man kann wirklich am Ort noch einmal die biblischen Geschichten für sich selbst entdecken und auch nachspüren, was sie für die Menschen dort bedeutet haben. Was an evangelischer Geschichte oder auch an noch bestehendem Evangelischen kann man denn jetzt eigentlich entlang dieses Weges so sehen? Schon im ersten Teil, die ersten Etappen sind ja Radetappen. In Oberösterreich beginnt der Weg des Buches als ein Radweg. Wir denken, das ist auch etwas, das heute sehr gerne gemacht wird. Im Sinne des nachhaltigen Tourismus ist sowohl das Wandern, aber auch das Radwandern eine sehr schöne Form. Und da begegnet man vor allem den Zeugnissen des Oberösterreichischen Bauernkrieges, vom Frankenmarkter Würfelspiel und anderen Orten, die hier auf diesem Weg liegen, aber auch der früheren Reformationsgeschichte vom Stammsitz der Jörger, die mit Martin Luther in engem Briefkontakt standen. Es kommt dann das Oberösterreichische Evangelische Museum in Rutzenmoos, wo konzentriert noch einmal die Geschichte der Evangelischen in Oberösterreich in sehr eindrücklicher, vorbildlicher Weise ausgestellt ist und zugänglich ist. Und dann taucht man so mit Gmunden und dem Traunsee, taucht man in Salzkammergut ein und und steigt dann langsam ins Gebirge hinauf. Das dann nicht Wanderweg. Mehr mit dem Rad, ja richtig. Das wird jetzt ein Wanderweg. Oder mit dem Mountainbike vielleicht. Oder mit dem Mountainbike. Auf jeden Fall nachhaltiger Tourismus. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Wer auf dem Weg des Buches geht, ist nachhaltig touristisch unterwegs. Und dann begegnet man dort auf der einen Seite frühen Städten des Geheimprotestantismus, also geheimen Versammlungsorten der Evangelischen. Das ist die Seka-Kirche im inneren Salzkammergut, die Kalmushöhle, Predigtstuhl und andere Städten, wo man weiß, auch ganz sicher weiß, die berühmte Hundskirche in der Kreuzen am Weißensee in Kärnten, dass sich dort die Evangelischen zu ihren geheimen Gottesdiensten versammelt haben. Wann war das in etwa? Das war etwa zwischen 1630 und 1780, in diesen 150 Jahren. Da sind Pfarrer reingeschmuggelt worden, die dann dort auch Abendmahl gefeiert haben, wohl auch Paare getraut haben, vielleicht auch getauft haben. Vieles haben ja die Laien selbst gemacht, die Bauern selbst gemacht. Es ist ein bisschen umstritten, ob sie auch Abendmahl selbst geleitet haben. Es gibt einige Zeugnisse, die dafür sprechen, besonders in Notsituationen, wenn jemand zum Sterben war, dass die Frau oder der Mann, als Pfarrer, als Ordinierter das Abendmahl ausgeteilt haben. Es gibt beeindruckende Laienpredigten, die gefunden wurden, eine berühmte vom Hans Mosecker aus der Halleiner Gegend aus Salzburg, die ganz ein bewegendes Zeugnis ist, ein Laie, ein Schuster von Beruf, ein bewegendes Zeugnis ist für diese Glaubensstärke, die diese Menschen gezeigt haben. Beeindruckend. Das ist das eine, dass man diese Orte sieht und dann natürlich die Toleranzgemeinden, die 1781 nach dem Toleranzpatent Josefs II. Gegründet werden konnten, und wo die großen Toleranzbethäuser entstanden sind. Fräsach und Einöde in Kärnten und Gosau und Geusern. Und dann sehen wir natürlich, wie die Gemeinden heute leben. Es sollen ja alle, die auf dem Weg des Buches sind, auch Kontakt haben mit den evangelischen Gemeinden, die es heute am Weg gibt. Und die Kirchen besuchen und auch mit den evangelischen Christen und Christinnen dort in Kontakt kommen. Das wäre natürlich auch noch zusätzlich eine Vertiefung des Gesamten. Herr Bischof Bünker, Sie haben erwähnt, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf oder einhaken darf, also da wurden nicht nur Bibeln oder biblische Schriften geschmuggelt, es wurden auch Pfarrer aus Deutschland nach Österreich geschmuggelt. Das finde ich eine ganz interessante Information. Also das macht auch ein bisschen den Reiz dieses Weges aus. Er verbindet ja verschiedene Motive. Auf der einen Seite einfach das schöne Wandern, was die Menschen gern tun. Das zweite ist ein thematisches Wandern, kultur- und kunstgeschichtlich interessant. Das dritte ist diese spirituelle Schiene, die mir ein besonderes Anliegen auch ist, also die Begegnung und Begleitung mit Gottes Wort auf dem Weg. Und dann gibt es noch eine kleine vierte Schiene, die vielleicht für Kinder und Jugendliche manchmal interessant ist, nämlich das Schmuggeln. Es gibt ja berühmte Schmugglerköniginnen wie die Brigitta Wallner aus Gosau, die ist viermal eingesperrt gewesen, aber hat nie aufgehört weiter Bibeln zu schmuggeln. Sie war da eine ganz unbelehrbare Ketzerin und ist von daher schon besonders eindrücklich. Ihr Haus steht heute noch am Eingang, Ortseingang von Gosau. Und da sind eben immer wieder auch, hört man, dass man Pfarrer ins Land gebracht hat, die dann auf geheime Weise haben sich die Menschen verständigt, haben sich getroffen bei diesen Orten und dort Gottesdienste gefeiert. Es ist schon bewegend, wenn wir heute an diesen Stellen auch wieder Gottesdienst feiern. Und damit irgendwie auch diese Geschichte nicht in Vergessenheit geraten lassen wollen. Es sind ja viele dieser Menschen dann später nach 1734, nach Siebenbürgen umgesiedelt worden oder deportiert worden, wie man sagen muss, und haben ihre Heimat verlassen um ihres Glaubens willen. Und auch aus Respekt vor diesen Menschen ist es gut, wenn wir dieses Gedächtnis lebendig erhalten. Nicht, um irgendwelche Vorwürfe damit zu verbinden, sondern um diese spezielle Geschichte einer sehr frommen, überzeugten Gruppe in der österreichischen Bevölkerung auch sichtbar zu halten und im Gedächtnis zu halten. Wir müssen schon langsam zum Schluss unseres Gesprächs kommen, Herr Bischof Bünker. Für wen ist denn, vielleicht auch aus Ihrer Sicht jetzt als Bischof der Evangelischen Kirche AB in Österreich, für wen ist denn der Weg des Buches eigentlich besonders gedacht oder etwas überspitzt auch nachgefragt? Dürfen auch Nicht-Evangelische den Weg des Buches gehen? Mittlerweile sind wir ja in der weltweiten Christenheit so, dass wir alle wissen, dass wir die Quelle aus der sich unser Glaubensleben speist, die Heilige Schrift ist. Und wenn Menschen heute sagen, Gott sagt mir nichts, dann kann man nur sagen, dann lies doch, wo er spricht. Und deswegen glaube ich, dass der Weg des Buches einladend ist für alle, die sich auf diesen spirituellen, geistlichen Weg der Begegnung mit Gottes Wort begeben wollen, sich von ihm anreden lassen wollen. In einer besonderen Umgebung und in einer besonderen eigenen Situation, nämlich unterwegs zu sein, nicht zu Hause am Schreibtisch oder in der gewohnten, vertrauten Umgebung zu sein, sondern in einer ungewöhnlichen. Das ist immer eine spezielle Form, auch wir sehen es ja in der Bibel an vielen Orten, dass genau an diesen besonderen und ungewöhnlichen Orten auch eine Begegnung mit diesem Wort, das uns das Leben gibt, möglich ist. Und deswegen glaube ich, das ist weder an konfessionelle Zugehörigkeit gebunden, noch an Sprache oder Herkommen oder ans Alter. Man kann leichtere Etappen nehmen, muss nicht die schwierigsten, die für die Geübten gedacht sind, nehmen. Überall gibt es Alternativen, leichtere, schwerere. Also es sind alle eingeladen, die sich auf diesen Weg machen wollen, der Begegnung mit dem Wort Gottes. Jeder ist eingeladen, ihn zu absolvieren, den Weg des Buches, eine evangelische Einrichtung auf den Spuren einstiger Bibelschmuggler. Von Scherding geht's zunächst mit dem Fahrrad einige Etappen bis zum Traunsee und dann heißt's hinein in die Wanderschuhe. Bad Ischl, Bad Geusern, Hallstatt, Gosau, Schladming, Tamsweg, Fresach, einige der Stationen auf dem Weg über die Alpen bis hinunter an die slowenische Grenze. Eine der herausforderndsten Etappen führt vom oberen Gosausee hinüber in die Ramsau am Dachstein. Unser Guide ist ein im doppelten Sinn des Wortes bewanderter Mann, Franz Lechner, Ex-Kurator und Chronist der evangelischen Pfarrgemeinde Gosau. Ja, Herr Lechner, jetzt haben wir schon einiges gehört eben über die Geschichte hier im Salzkammergut, also speziell hier in der Gosau, hier im Gebiet des Dachstein, und wir spazieren heute bei Sonnenschein, es ist herrliches Wetter, wir haben auch Wetterglück, gestern hat es noch geschüttet und für morgen ist, glaube ich, auch Schlechtwetter angesagt. Wir spazieren bei herrlichem Wetter durch eine fantastische Landschaft eben mit Blick auf den Dachstein. Und vorhin haben Sie erwähnt, also wenn man da jetzt weitergeht oder schräg den Berg hinauf, dann geht eben der Weg, und auch der Weg des Buches, dieser Weitwanderweg, da drüber über die Berge in die Ramsau am Dachstein und dann eben weiter nach Schladming, was für uns heute so gemütlich ist. Wir haben auch gutes Schuhwerk, gute Ausrüstung. Damals, vor 200, 300 Jahren, für Bibelschmuggler, das muss ja schon extrem anstrengend auch gewesen sein, oder? Ist ja hochalpin, da geht's herauf, 1500 bis auf 2000 Meter. Ja, circa Steigelpass ist, glaube ich, circa 2000 Meter hoch. Und es war sicher anstrengend, aber desto mehr anstrengend, weil es ja das Salz das Hauptgewicht war. Erstens das Schuhwerk, das waren genagelte Schuhe. Und mit dem sind sie da rübergegangen. Und das Hauptgewicht war neben den Büchern, die ja auch ganz schön schwer waren, weil sie ziemlich groß waren, war das Salz. Und das haben sie rübergetragen, weil ja drüben Salzmangel war, weil kein Salzbergwerk war da in der drüben Seite. Und die haben sicherlich schon wirklich große Lasten und Strapazen da auf sich genommen, wie sie das alles rübergetragen haben. Und in ihren Art Buckelkörben, es waren Art geflochtene Körbe, wo das Salz drinnen war. Sie haben von einer berühmten Bibelschmugglerin schon erzählt, Brigitta Wallner, aber jetzt auch andere Personen, also die jetzt auch diese Salzträger, ja, weiß man denn was über diese Personen? Haben die das jetzt auch getan, weil sie so überzeugt waren von ihrem Glauben, oder wurden die bezahlt? Also jetzt ein Bibelschmuggler, der da jetzt viele Kilometer und viele tausende Höhenmeter auf und ab auch unterwegs ist, wie ist denn das dann auch abgegolten worden? Oder wie war denn das? Weiß man das? Ich glaube, dass doch aus dem Innersten gekommen ist, aus Glaubensgründen. Und ich glaube, dass die Bezahlung da, glaube ich, nicht wesentlich war oder überhaupt keine gegeben hat, nicht? Weil die waren eben schon so überzeugt vom Glauben und waren auch bestrebt, dass es weitergeht, Gottes Wort. weil es eben so lange verboten war, dass man es lesen dürfen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die dafür nichts bekommen haben, sondern sehr viel riskiert haben, wenn sie erwischt werden. Wenn wir uns jetzt einmal noch einmal diese Jahrzehnte oder sagen wir jetzt etwa 200 Jahre des Geheimprotestantismus hier in der Region, also so von 1600 bis 1780 bis zum Toleranzpatent, wenn wir uns diese Zeit jetzt nochmal anschauen, da waren jetzt also Bibelschmuggler, Schmugglerinnen auch unterwegs, haben aus Deutschland eben deutschsprachige Bibeln und Gesangsbücher, also evangelische Literatur ins Land gebracht. Wie haben die Menschen denn in dieser Zeit hier dann ihren Glauben gelebt? Denn, das haben wir ja schon gehört, Kirche gab es ja keine und sie durften offiziell ja auch gar nicht sich jetzt versammeln. Ja, einerseits haben sie wirklich im Geheimen Gottesdienste irgendwo in einem Raum gehalten, in einem Bauernhaus, der schwer aufzufinden war. Und da haben sie sich getroffen und da hat eine Wache gestanden draußen, damit nichts passiert, dass sie nicht erwischt werden. Und dann gab es eben die sogenannten Höhlen, wir sagen Kirchen, Seka-Kirche und die Kalmus-Kirche. Das sind Höhlen, in denen vielleicht ein-, zweimal im Jahr, vielleicht auch dreimal im Jahr Gottesdienste gehalten wurden. Und beide Höhlen haben interessanterweise einen zweiten Ausschlupf, einen kleinen, der überhaupt ganz versteckt ist. Und da hat sicher wer Wache gestanden und wenn wer gekommen wäre, hätten sie wahrscheinlich durch den Ausschlupf hätten sie wieder flüchten können. Also das ist die Kalmuskirche, die ist am Kalmberg zwischen Großau und Gäusern. Und die Segerkirche ist im Gebiet in der Nähe vom Dachstein Richtung Gosautal, also da mittendrin ist die Seka-Kirche. Und da ist jedes Jahr am 15. August ist dort ein Gottesdienst, wenn das Wetter nicht ganz schlecht ist. Und da sind immer so circa 200 Leute sind oben und wir feiern miteinander Gottesdienst. 1781, das ist dann ein wichtiges Jahr für die Religionsgeschichte in Österreich, beziehungsweise eben damals Österreich-Ungarn, da erließ Josef II. Das sogenannte Toleranzpatent und jetzt durften die Evangelischen ihren Glauben leben. Was hat das denn damals bedeutet jetzt? Auch hier wieder für das Salzkammergut, für die Region hier um den Hallstätter See, Gosau. Ja, es war eine Riesenaufbruchstimmung. Die Gemeinden haben sofort begonnen, dann sich Bethäuser zu bauen. Durften natürlich keine roten Fenster haben und keinen Turm. Wieso eigentlich nicht? Ja, das war verboten. Das war mit ein vom Toleranzpatent. Das hat er wahrscheinlich nachgegeben, der Josef II. Das haben die Katholiken durchgesetzt, dass das ein Unterschied schon sein muss zwischen evangelischer und katholischer Kirche und oder Bethäuser. Ja, da war eine Riesenaufbruchstimmung. Es sind dann eben Bethäuser gebaut worden, es sind evangelische Schulen geschaffen worden. Ist ein Lehrer bestellt worden, der die Fähigkeit gehabt hat und man hat sich selbstständig gemacht. Also da hat es dann eine katholische und eine evangelische Schule gegeben. Was ich jetzt da feststellen musste, waren aber die sakralen Handlungen noch immer in der katholischen Kirche. Das habe ich jetzt ganz jüngst festgestellt bei der Durchforsten der Bücher, der alten Bücher, dass Hochzeiten und Taufen und so weiter bis zum Kirchenbau 1860 circa immer noch in der katholischen Kirche abgehalten wurden. Also die durften im Bethaus nicht durchgeführt werden. Das war für mich auch neu und habe jetzt kürzlich erst festgestellt bei der Suche, bei der Ahnenforschung für diverse Menschen. Zwischenfrage, wie viele Personen haben sich denn dann 1781 offiziell jetzt als evangelisch deklariert, jetzt hier in Gosau? Weiß man das? Ja, das schwankt ein bisschen, aber es ist so zwischen 1060 und 1085, so schwankt die Zahl in den verschiedenen Büchern, haben sich bekannt. Aber nur erst die Brigitta Wallner als erste vorgetreten ist, weil die Leute haben sich wieder nicht getraut, wie das verkündet worden ist. Beim Brandwirt in Großau ist verkündet worden, ist keiner vorgetreten von den Männern. Dann ist die Brigitta Wallner vorgetreten und hat gesagt, jetzt habt ihr mich eh schon dreimal eingesperrt, also sperrt sie mich halt ein viertes Mal, so schreibt sie mich halt auf. Und dann haben böse Zungen, sagen das gesagt, hat schamt sein Gemahner. Also zweifellos eine ganz starke Frau hier, die Brigitta Wallner. Das war eine ganz starke Frau, weil ich kann mir sie nicht vorstellen, mit 7 Kindern, sie war noch relativ jung, wie sie die Bücher geschmuggelt hat da und eingesperrt worden ist, habe mich auch wieder in der Geschichte da nachgeforscht in den Büchern und bin draufgekommen, dass die Mutter von der Brigitta Wallner sehr früh Witwe geworden ist und sich wahrscheinlich um die 7 Kinder angenommen hat und die Kinder sich wahrscheinlich selber da ein bisschen hochgewurschtelt haben, weil die war ja fast nie zu Hause, also die war dauernd unterwegs. Stichwort Bibelschmuggel jetzt noch einmal. Wie hat sich denn das Toleranzpatent jetzt ausgewirkt auf den Bibelschmuggel? Das war ja jetzt dann nicht mehr nötig, oder? Ja, das war nicht mehr nötig und die Bücher sind dann offiziell hereingekommen. Es ist ja so, dass wir aus Deutschland den ersten Pfarrer bekommen haben, eben so um 1784, 85 und der hat geheißen Wernfenig und da hat es dann in unserer Gegend eine ganze Dynastie Wernfins gegeben. Und die haben auch zugleich dann schon die Verbindungen gehabt und da sind dann die Bücher reingekommen, die noch gefehlt haben. 1861 dann der nächste Meilenstein, das sogenannte Protestantenpatent. Und jetzt war es den Evangelischen möglich, auch Kirchen zu bauen. Und die Gosauer haben dann gleich tatkräftig eine Kirche hingestellt und zwar keine kleine. Ja, das stimmt, ja. Da waren sehr tüchtig und es waren aber auch Handwerker und es haben die alle zusammengeholfen und haben aus Gosauer Steinen die wuchtige Kirche gebaut. Sie haben da circa 8 Jahre gebaut dran und ist ein Wunderwerk für mich, weil inzwischen ist von ein Lehrer gekommen von der Fachschule Hallstatt, von der Holzfachschule Hallstatt, der ist dann unser Volksschul- und Lehrer geworden und der hat ungeheuer eine Fähigkeit gehabt zum Schnitzen und auch die Kinder mit den Kindern umgehen können. Er hat ja bis 60, 70, 80 Schüler oft gehabt zum Unterrichten und hat die dann auch eingeladen und die Schnitzereien haben sie mitgestalten dürfen und die Kirche ist für mich ein Wunderwerk mit Schnitzereien. Der Altar, alles ist geschnitzt. Und der Taufstein ist aus dem berühmten Dachsteinmarmor. Den haben die Schleifsteinhauer gestiftet. Das wäre wieder ein eigenes Gebiet. Schleifsteinhauer gibt es schon seit noch 1500 in Gosau. Und der Schleifstein war in der ganzen Welt bekannt und war ein Gewerbe, das sehr ertragreich war. Die waren nicht arm, haben aber auch ungeheuer viel leisten müssen. Die haben den ganzen Sommer mit einem Spitzhammer die Schleifsteine herausgeschlagen in den Brüchen und im Winter haben sie sich bearbeitet. Unten mit einem Wasserrad haben sie die gedreht und die sind dann bis in der ganzen Welt verschickt worden. Ist dann durch den Kunststein ist dieses Gewerbe ein bisschen eingebrochen. Aber es werden heute auch noch Schleifsteine in Gosau hergestellt. Es gibt in Gosau sogar ein ganzes evangelisches Kirchenviertel. Es ist ja nicht nur die Kirche, es sind auch andere Gebäude. Also da sieht man schon, evangelische Kirche in Gosau ist von großer Bedeutung. Heute noch sind etwa 3/4 der Bevölkerung evangelisch. Herr Lechner, Gosau, eine ganz zentrale Stelle auf diesem Weitwanderweg, auf diesem Weg des Buches. Inwieweit wirkt sich denn die Geschichte von Reformation, Gegenreformation, Geheimprotestantismus, Toleranzpatent, Protestantenpatent. Wie wirkt sich denn das alles jetzt ganz konkret aus für einen Ort wie Gosau? Ja, leider ist so wie auch in anderen Gemeinden spürt man schon, dass der ja in den letzten Jahren sehr gewachsene Fremdenverkehr, der ja Sonntagarbeiter meistens mit sich bringt und so weiter. Und unser Wohlstand, man muss sagen, lässt zu wünschen übrig beim Kirchenbesuch. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir in der Kirche immer weniger werden und immer älter werden. Wir bemühen uns jetzt sehr, dass wir das wieder nach vorn treiben und die Jugend fördern und so weiter. Aber der Fremdenverkehr und der Wohlstand haben uns da schon große Einschnitte gebracht. Und der echte Glaube, evangelische Glaube, der ist nur noch von, muss ich sagen, von einer kleinen Minderheit, ist der noch zu spüren. Es ist so, dass die Leute schon stolz sind und sagen, ich bin evangelisch, nicht? Aber wenn man dann schaut, eine echte Bindung zur Kirche ist dann nicht mehr hier. Also das macht mir große Sorgen. So, wir überqueren da jetzt wieder ein kleines Bächlein. Unsere Etappe auf dem Weg des Buches, Herr Lechner, die nähert sich dem Ende. Gleich sind wir für heute am Ziel. Wir haben da jetzt auch, also da vor allem am Gosau-See, viele, viele Touristen auch getroffen. Ich vermute jetzt mal, die meisten sind jetzt keine Wanderer auf dem Weg des Buches, aber ist es so, dass auf diesem Weitwanderweg, Weg des Buches, tatsächlich Leute also jetzt auch durch Gosau durchkommen? Ja, jetzt kommen schon Gruppen durch, weil die nächtigen oft in Gosau und dann werde ich hier sucht, ob ich nicht einen Vortrag mache über die Geschichte von Gosau und dadurch weiß ich, dass doch etliche Gruppen hier durchwandern. Und die Einzelpersonen, die kann man nicht so abschätzen, aber ich nehme an, dass doch über das Jahr, über den Sommer eigentlich, im Winter kann man nicht wandern, dass da doch sehr viele Leute den Weg des Buches gehen. Und teilweise indirekt gehen, weil ja auch sehr viele Wanderwege jetzt dabei sind. Ja, vielleicht ist ja jetzt jemand auf den Geschmack gekommen und sagt, ja, also den Weg des Buches würde ich auch gern gehen oder zumindest da vielleicht jetzt die Etappe hier. Herr Lechner, ein Tipp für alle Wanderlustigen? Ja, ich kann den Tipp geben, dass man den Weg einmal geht und vielleicht in Gosau Zwischenstation macht. Der würde beginnen von Goisern oder von Hallstatt nach Gosau, über den Salzberg von Hallstatt nach Gosau. In der Gosau vielleicht Zwischenstation macht und sich einmal das Kirchenviertel anschaut. Und dann nächsten Tag weiter bis zur Hofbügelhütten in Gosau-Kamm. Entweder über die steilere Route, über den Steigelpass oder rundum über die Stuhlalm zur Hofbügelhütte. Und die guten Geher würden es vielleicht noch schaffen bis in die Ramsau. Sonst kann man dort übernachten und kann dann nächsten Tag weitergehen bis in die Schladminger Ramsau. Das ist sicherlich eine wunderbare Wanderung. Ich kann das nur empfehlen. Mehr als ein Wanderweg. Unter diesem Titel stand die vergangene Stunde. Meine Gesprächspartner über den Weg des Buches waren Franz Lechner, Exkurator der Pfarrgemeinde Gosau und der evangelische Bischof Michael Bünker. Zahlreiche weiterführende Informationen über den Weg des Buches finden Sie im Internet auf www.wegdesbuches.at. Und über diese Homepage können Sie auch die begleitenden Schriften zu diesem ganz besonderen Wanderweg bestellen. www.wegdesbuches.at. Mit diesem Hinweis bedankt sich Imo Trojan fürs Zuhören. Schön, dass Sie eine kleine Etappe dieses Weges mitgegangen sind. Ich freue mich auf ein Wiederhören.